Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Für Witwen berühmter Männer interessieren sich nicht nur die Leser von Memoirenliteratur. Das Thema Künstlerwitwen hat Ende der 80er Jahre den Hörspiel- und Theaterautor Jürgen Hofmann zu einem komödiantischen Dialog zweier fiktiver Witwen inspiriert. Steigende Werte und wachsender Ruhm trösten sie über so manche Leiden des Alters hinweg, auch über die weniger schönen Zeiten der Ehe mit den verblichenen Genies. Der Autor Jürgen Hofmann, Jahrgang 1941, lehrte viele Jahre szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin. Neben kulturpolitischen Aufsätzen veröffentlichte er unter anderem das kritische Handbuch des Westdeutschen Theaters. Freuen Sie sich jetzt auf die eher unernste Seite dieses Autors und auf die Schauspielerinnen Susi Nicoletti und Jane Tilton. Robert Mateker führte Regie bei dieser Hörspielproduktion. Das Panorama. Hörspiel von Jürgen Hofmann. Was für eine Aussicht! Mein Gott! Was für eine Aussicht! Und was für ein Echo! Wo bleibst du, Hedwig? Wo bleibst du? Ist es nicht wundervoll? Wundervoll, so kommen wir nie an. Bald 3 Stunden sind wir unterwegs. Die Hütte ist noch nicht einmal zu sehen. Ich bin ja keine 20 mehr, meine Liebe. Die Luft ist dünn hier oben. Ich steige den Berg auch nicht zum bloßen Vergnügen hinauf. Ein Interview oben auf der Hütte. Sowieso eine Schnapsidee. Also ich vertraue dem Fräulein Tonja. Das Wandern bringt einen erst richtig in Stimmung, da hat sie recht. Wandern ist gut. Wo du dich von einer Aussicht zur anderen schleppst, als wenn du noch nie in den Bergen gewesen wärst. Mir kommt es immer vor wie das erste Mal. Der Berg, das ist etwas Einmaliges, einzigartig und ewig. Ewig, ja. Vor allem der Weg bis zur Hütte. Der Hütte rennt uns ja nicht davon. Die Aussicht erst recht nicht. Fräulein Antonio hat ausdrücklich gesagt, wir sollen uns Zeit lassen für unsere Erinnerungen. Jetzt wartet sie oben auf der Hütte und macht sich Sorgen um uns. Wer sich hier Sorgen macht, das bist du, meine Liebe. Du wirst schon nicht verhungern, glaub mir. Von deinen ewigen Aussichten jedenfalls wird niemand satt. Vassili pflegte zu sagen, das Auge ist ein junger Hund. Es muss unseren Weg 10-mal vor- und zurücklaufen. Röff ist nie gewandert. Wandern, sagt er, das ist etwas für Fantasielose. Ausgerechnet dein Röff. Das war ein Malers Auge, sagte Röff. Das geht nach innen. Darum ist er so viel in den Kneipen gesessen. In den Bars oder sogar in... Hedwig, bitte. Ach, ich weiß nicht, wo noch. Mit sehr offenen Augen. Jedenfalls, wenn man seine Bilder so betrachtet. Röff brauchte das. Es war für seine Inspiration. Ja, Inspiration. Ja. Wer ist es denn, der noch heute klagt über seine tagelangen Zechtouren? Wer denn, meine Liebe? Seine nächtlichen Orgien, seine wüsten Exzesse, habe ich das erfunden? Seine großen Werke sind in der Stille des Ateliers entstanden, in der absoluten Einsamkeit. Die Apokalypse. Das Inferno von Paris, das Schrei der Metropolen. Ich weiß. Röff brauchte beides, das Tosen der Großstadt und die Stille des Ateliers. Dein Vassili. Vassili brauchte nichts als die Stille der Natur, die Einsamkeit der großen Wälder, das unendliche Schweigen. Horch, die schießen wieder. Nein, wirklich gefühllose Naturzerstörer. Gemsenjagd wahrscheinlich. Siehst du jemand? Von denen siehst du nie etwas. Ein Jammer um die Ruhe der Berge. Gamsbraten auf der Hütte. Das wäre ein Mittagessen. Wir können schon fast nach den Wolken greifen. Und du denkst ans Mittagessen. Nur weil du kein Fleisch verträgst mit deiner Arthritis. Aber bei Verstopfung soll Gamsbraten ja wahre Wunder bewirken. Vielleicht schreist du noch lauter. Ein einmaliges Echo. Wer soll uns schon hören? Arthritis! Fair! Stopfung! Hedwig, jetzt reicht es. Ihr Städter, alle gleich. Ich lebe unten im Dorf, wie du, seit 30 Jahren. Du bist ein Stadtmensch geblieben, wie dein Röff auch. Röff war ein Stadtmensch, allerdings ein Stadtmaler war er, der Stadtmaler. Untergrundbahnen, Kaufhauspaläste, die Börse, die Bars. Und die Bordelle. Die Bordelle, warum nicht? Für Natur jedenfalls, sagte Röff oft. Für Natur habe ich als Maler nur Verachtung übrig, als Künstler. Verachtung? Also wie kann ein Künstler die Berge verachten, meine Liebe? Ein Maler die Natur? Unbegreiflich. Unentschuldbar. Röff brauchte keine Natur. Er hatte die Stadt. Die Stadt und ihre Menschen. Der moderne Mensch. Der Großstädter, das war sein einziger Gegenstand. Der moderne Mensch, ja, ja. Wenn jemand da oben aus dem Flugzeug schaut, dann sieht er uns in der Landschaft wie Fliegendeck. Moderne Menschen. Fliegenschüsse, du und ich, großartig. Auf Vasilis Leinwand schrumpfte der Mensch zusammen. Ein Pünktchen in der Natur, ein Staubkorn im Kosmos. Das Fräulein Tonia weiß ganz genau, warum ich hier auf der Hütte von Vasili erzählen soll. Da oben, wo Himmel und Erde sich berühren. Komm mir nur nicht schon wieder mit deiner schönen Aussicht. Die gewaltigen Fürste, wie sie sich auftürmen in den Wolken. Ich hab's gewusst. Schau die schroffe Wand dort, wie die jäh abstürzt in die Schluchten. Hedwig. Abgründig. Majestätisch. Hedwig. Heb dir noch ein bisschen auf von deiner Poesie für das Interview und vergiss vor allem auch die Röhren nicht vom Wasserkraftwerk in deiner majestätischen Schlucht. Den Menschen unten im Tal, denen ist nämlich die moderne Technik wichtiger als deine ewige Natur. Die moderne Technik. Was für ein Triumph für deine modernen Menschen. Aber wehe, wenn die Natur den Menschen ihre Pranken zeigt, wie sie strampeln im Wasser bei der kleinsten Überschwemmung. Und wie sie um ihr Leben rennen, wenn der Vulkan anfängt, Feuer zu speien. Hedwig, ich bitte dich, wo soll hier ein Vulkan ausbrechen? Wo bleibt ein moderner Mensch in der ewigen Natur? Deine ewige Natur, wo bleibt sie in der Gesellschaft von heute? Schau den Steinbruch da unten, wie er sich hineinfrisst in die weiße Wand. Baustoff für immer neue Städte und Vorstädte. Die Fichtenwälder da drüben. Holz für Häuser und Möbel. In den Metropolen. Deine Metropolen. Röffs Metropolen. Sie lassen die Natur kalt. Atlantis ist im Meer versunken, Karthago dem Erdboden gleich. Du und deine ewigen Wälder und Berge und Seen. Und du und deine ewige moderne Großstadtsumpf. Ich bin ein Stadtmensch geblieben, da hast du recht. Im Dorf unten wohne ich gern. Aber die Städte, ich hab sie geliebt und zugleich immer gehasst. Paris. Rom, Berlin. Lärm, Hetze, Armut, Not, Verbrechen. Der moderne Mensch, das ist die Metropole. Röff war magisch von ihr angezogen. Die Menschen müssen sich wieder auf die Natur besinnen. Vasili hat es oft gesagt. Das Freudenmädchen mit der vergilbten Haut und den ausgefallenen Zähnen, die verkrüppelte Knochenhand, die sich bettelnd an einen Pelzmantel krallt im lilanen Licht. Jetzt fängst du an mit Dichten, meine Liebe. Rauschgiftsüchtige, die zuckend am Boden verrecken, während parfümierte Paare über sie hinwegtreten zum Galadiner. Sozialismus, meine Liebe, was hat das mit Kunst zu tun? Der Mensch und das Soziale, das Thema unseres Jahrhunderts, das war Röffs Motiv. Das hat ihm nur die Stadt geboten. Nur die Stadt. Stadtmalerei, mein Gott. Was für eine Verarmung. Was für eine geistige Verkümmerung. Vasili hat die Städte nicht umsonst gemieden. Im Grunde ist er immer ein bäuerlicher Mensch geblieben, ein malender Bauer. Genau genommen faszinierten Röff nur die Metropolen. Paris, Rom, New York. Er ist ein Meisterschüler gewesen auf der Akademie in Moskau. Und natürlich Berlin, sein Berlin. Aber Moskau hat ihn nur abgestoßen. Sein ganzes Frühwerk besingt die weite Landschaft der Ukraine. Den Wind, der die Kornmeere peitscht. Die Sphärenmusik der safrangelben Rapsfelder. Landschaftler. Ja, Landschaftler hat er sie genannt. Die Gebirgs- und Hochseemaler, die Stilllebenpinsler mit ihren ewigen Obst- und Karaffen-, Feld-, Wald- und Wiesenkopisten, sagt er immer. Lüftelmaler. Lüftelmaler und Landschaftler. Zinnoberpolitiker. Das waren für Vassili die Stadtmaler. Lüftelmaler. Zinnoberpolitiker. Nichts anderes. Elendografen. Wie bitte? Elendografen. Das ist neu. Das hast du noch nie gesagt. Das ist mir gerade erst wieder eingefallen. Elendografen. Das wirst du doch nicht im Interview sagen. Ja, warum nicht, meine Liebe? Lüftelmaler und Landschaftler. Das ist auch nicht gerade fair. Jedenfalls klingt Elendografen überhaupt nicht nach deinem Vassili. Meinst du, ich hab's mir aus den Fingern gesaugt? Ich sagte nur, es ist neu. Ich hätte mir wohl noch feststellen dürfen nach über 20 Jahren. Sag ruhig 30. 20 Jahre, die wir uns kennen. 30, die ich unten wohne im Dorf. Ach, und ich wohl nicht. Grüß gut, miteinander. Oh, haben Sie uns erschreckt. Ach, das tut mir aber jetzt leid. Aber Sie haben so eifrig debattiert miteinander. Und ich muss doch noch nach zu der Panorama hitten. Wir auch, wir auch. Wie weit haben wir es eigentlich noch bis hinauf? Ja, mei, mir. Ja, das kann ich nicht sagen. Ich noch knapp 10 Minuten und sehe, na, vielleicht eine halbe Stunde. Sieh, das ist unterschiedlich. Manche, die saufen eine jede Aussicht, wo sich bietet, wie einen Enzian-Schnaps in sich. Nein. Herr Sedwig, hörst du? Andere Leute, die rasen auf einem Berg nach, wenn da oben der Hauptbahnhof wäre und sie müssen einen Zug erwischen. Nicht wahr, meine Liebe, nicht wahr? Ja, ja. Und Sie? Was machen Sie? Ich bin der Briefträger. Er singt das nicht. Der Briefträger. Das ist aber schön. Immer in der freien Natur, Tag aus, Tag ein, diese wundervollen Aussichten. Aussichten, meh. Für mich ist der Berg halt ein Arbeitsplatz. Ein Arbeitsplatz. Aber doch ein besonders schöner und gesunder, nicht wahr? Ja, das schon, wenn halt der Frühling nicht wäre. Und der Herbst. Wenn's feucht ist, das geht ja noch. Kalt auch, aber beides zusammen, ui je. Heuer der Sommer, der war ja auch nichts für mein Rheuma. Meine Freundin, die hat Arthritis. Au weh, das klingt auch nicht gut. Ich sag immer besser als Verstopfung. Ja, alles dann, ich muss weiter. Der Berg ruft. Habe die Ehre, die Damen. Da steigen Sie zur Hütte hinauf, extra wegen dieser paar Briefe da. Ja, woher denn? Was glauben Sie, was an Ansichtskarten auf mich wart, da oben? Den Panoramablick, den haben Sie vielleicht zweimal im Jahr, wenn Sie Glück haben. Aber die Leute, die Ansichtskarten verschicken Sie wie blöd. Also, vier Terne. Grüß Gott. Auf Wiedersehen. Ein Bergmensch. Einfach und zäh wie die Natur. Er macht sich nichts aus den Bergen. Wieder so noch auf der Postkarte. Meinem Postboten zu Hause, dem habe ich einmal Vassilis Bilder gezeigt. Ich dachte, immer bringt er dem berühmten Maler Berge von Briefen und nie kriegt er eine Ahnung, weshalb und wieso. Er ist vor den Bildern gestanden und seine Schildmütze in der Hand und schüttelt erst einmal nur den Kopf. Vassili war übrigens schon lange tot. Ich kann nichts erkennen, sagt er. Aber ich verstehe ja auch nichts von der modernen Kunst. Dein Landschaftspublikum, was ich sage. Nicht so hurtig, meine Liebe. Wenn Sie nichts erkennen können, habe ich zu dem Mann gesagt, dann nehmen Sie sich ruhig etwas Zeit. Ich habe ihm einen Stuhl hingestellt und dann hat er sich die Bilder erst richtig betrachtet. Eine halbe Stunde vielleicht. Oder noch länger. Die Farben, sagt er nachher leise zu mir. Solche Farben habe ich noch nie gesehen. Na, ist das nicht erstaunlich? Mich erstaunt es kein bisschen. Erst sehen die Leute überhaupt nichts. Und dann Farben. Farben versaut von deinen Landschaftlern. Als ob es auf einem Bild nur Farben zu sehen gäbe. Aber wer ist schuld, wenn es ein Lüftelpublikum gibt? Wer? Doch die Lüftelmaler, oder nicht? Jedenfalls nicht die Stadtmaler. Die bestimmt nicht. Auf den Bildern von Röff hat alles Hand und Fuß. Röffs Metropolen, in denen haben viele sich erkannt. Keiner hat gesagt, ich kann nichts erkennen. Vielleicht hat Vassili eine Welt wiedergegeben, die nur über den Wolken existiert. Röff hat das Leben gemalt. Keine Luftschlösser. Luftschlösser, Luftschlösser. Manche Städter wäre froh, wenn er heute noch eine Luft hätte zu malen. Warum reißen gerade die Städte sich um Vassilis Werk? Wieso soll ich jede Woche zu einer Eröffnung sprechen? Letzten Monat in Wien, Amsterdam im Oktober und dann Venedig und München und irgendwer in Südfrankreich. Die Leute stehen Schlange, wenn man die Bilder zeigt. Gerade die Stadtmenschen. Dein Vasili war auch kein Landschaftler, jedenfalls nicht in dem Sinn. Er hat die Städte nicht gemocht. Das war alles. Eigentlich hatte Röf gar nichts gegen Landschaften. In der Jugend war er ein eifriger Bergsteiger. Sogar den 4000er hinauf ist er damals, ja, in den Dolomiten. Oder? Nun, da siehst du es. Ein Maler ohne Liebe zur Natur, das ist unmöglich. Das Alpenglühen, das hat er gehasst. Die Sonnenuntergänge am Meer. Als ob das Meer nur dazu da ist, dass die Sonne drin untergeht, sagt Röf einmal. Ja, da können doch die Maler nichts dazu. Und ob sie das können? Mit ihren ewigen Sonnenaufgängen im Gebirge und ihren Sonnenuntergängen an der See. Fotografie. Das gibt's doch nur noch auf Fotografien. Die Maler sind es, mit ihren Gewitterwolken und ihren Flusstälern, mit den ständigen Obsttälern und den liegenden Akten. Die Maler. Ja, wenn ich manchmal, wenn ich so im Bett lag, ist Röf grimmig geworden. Bitte, Maggie, lieg um Gottes Willen nicht so künstlerisch herum. Und er war auch noch sehr verliebt in mich. Er betete meinen Körper an. Aber künstlerisch herumliegen durfte ich nicht. Nicht so künstlerisch herumliegen. Das ist gut. Das musst du bringen nachher. Kunst kommt nicht von künstlerisch, hat er einmal einen Studenten angebrüllt. Kunst kommt von künstlich. Da waren sie sich beide einig. Aber die Natur... Vasili hat sie immer gebraucht. Nur von ihr hat er seine Idee entwickeln können, die absolute Kunst. Rolf suchte nach dem Gesicht des heutigen Menschen. Er brauchte die Wirklichkeit der Metropolen. Aus ihr musste er sein Bild formen, in der Stille des Ateliers, in der absoluten Einsamkeit. Die Apokalypse, das Inferno von Paris, der Schrei der Metropolen. Das haben wir schon einmal gehabt. Du musst es ihr erklären, wie er es gemacht hat. Wer was gemacht hat? Na, die Metropolen hereinzuholen. In die Stille des Ateliers. Die Stille des Ateliers, ja. Weißt du, dass ich sein Atelier nicht einmal betreten durfte? Jedenfalls nicht, wenn er bei der Arbeit war. Meinst du, ich? Mit Vasili war es genau dasselbe. Einmal auf jeden Fall, ich weiß es noch genau... Er arbeitete an der Elektra aus dem Vorzimmer. Du weißt... Elektra? Und ob ich weiß, diese Halbnackte zwischen all den Männern mit ihren korrekten Krawatten und ihren schwarzen Aktenköfferchen. Halbnackt, ja, die. Tagelang nahm er nicht einen Bissen zu sich, als er daran saß. Und weil ich doch sein Atelier nicht betreten durfte, rief ich durch die Tür, ich bin der Telegrammbote, wie in einem Kriminalroman. Dabei stand ich doch da mit einer riesigen Schlachtplatte in den Armen. Na und? Weiter, weiter. Ich klopfe also. Ich warte. Tatsächlich eröffnet. Und ist natürlich völlig überrascht. Er ist da gestanden mit offenem Mund. Wie ein Karpfen. Ich habe meine Schlachtplatte genommen und an ihm vorbeigetragen. In sein Atelier. Wundervoll. Die riesige Schlachtplatte ohne ein Wort. Hereinspaziert, ich stelle sie ab auf sein großes Bett. Und was sehe ich da? Jetzt bin ich aber neugierig. Die schießen schon wieder. Hörst du? Für deine Schlachtplatten. Meine Schlachtplatten haben die Elektra ermöglicht. Der kalte Braten hat die Elektra ermöglicht. Als ob es darauf ankäme. Na, vielleicht hätte eine gesunde Ernährung deinem Vasili auch gut getan. Jedenfalls scheinen mir 80 Zigaretten am Tag. Nicht gerade das Wahre für einen ukrainischen Bauern. Sagt ja niemand. Ganz im Gegenteil. Ach, Vasili, was habe ich nicht alles unternommen, um ihn von diesem Rauchen abzubringen. Alles vergebens. An Lungenkrebs ist er nicht gestorben. Herzkranzgefäße. Was für ein Trost. Bei 80 Stück täglich. Und was für Dinge. Ach, Machorka, sagt er immer. Raffiniert. Wie mich das an unsere Papyrosse erinnert. Und dann sein heimlicher Vorrat. Ich glaube, das gehörte auch zu dieser Erinnerung. Sein Russland-Tick. Der ukrainische Bauer und seine Vorratskammern. Weißt du überhaupt, wo sie versteckt hielt? Habe ich dir das je erzählt? Ne? Erst nach seinem Tod bin ich drauf gekommen. Du wirst es nicht glauben. In der liegenden Bäuerin. Erinnerst du dich? Torso auf Granitsockel, karelische Kiefer. Stahlabguss im Parlamentsgebäude von Helsinki, habe ich recht? Ja, ja. Die Bäuerin, die gebe ich nie her, sagt er oft. Die Bäuerin nicht. Das ist ein Stück Heimat. Die gehört zu mir. Und ihr einer Arm war zum Abschrauben. Für das Tabaklager. Ich hätte das riechen müssen. Ein Stück Heimat. Irgendwie hat's ja gestimmt. Später, wenn ich dann und wann durch das verlassene Atelier gegangen bin, seine Staffelei stand unberührt da, halb ausgequetschte Farbtuben überall, da habe ich ihn mir oft zurückgewünscht, diesen Beizengeruch von seinem russischen Kraut. Aber es roch nur noch nach toter Asche, wie am Morgen nach einem rauschenden Fest. Vasili hatte recht. Die Berge können auch etwas Niederdrückendes haben. Etwas Unmenschliches. Die Berge unmenschlich? Das sagt dein Vasili? Ein Künstler, der wie kaum ein anderer... Aber Vasili hat doch nie in den Bergen gemalt. Niemals. Nie in den Bergen? Und der Gipfelsturm? Das blaue Fenn? Gebirgszyklus zerebral? Alles Atelier, reine Fantasie. Hast du das nicht gewusst? Natürlich weiß ich es. Aber dem Fräulein Tonja, ihr musst es sagen. Wie war das mit den Gletscherspalten? Das Gebirge verstellt mir, wie war das doch? Gletscherspalten und Schluchten. Ein First, ein Grat, eine Klamm. Vasili graute vor allem jenen und gigantischen. Das Gebirge verstellt mir den Himmel, knurrte oft. Den Himmel und das Licht. Aber ihr seid doch so oft in die Berge gewandert, Vasili und du. Ja, in die Berge. Vasili. Was für eine Idee. Bis zur ersten Hütte hat er mich begleitet. Keinen Schritt weiter. Bis zur Farbgrenze, sagte er. Nicht einen Meter höher. Er konnte störrig sein wie ein Esel. Das Erbe der Ukraine. Er saß da und schaute ins Tal hinunter stundenlang, bis ich vom Gipfel zurückkam. Nur aus Protest. Nur, um mir zu zeigen, dass ich ihn weggezerrt hatte aus der Ebene. Unter den verstellten Himmel. Tage hätte er so gesessen. Und die metaphysischen Landschaften gezeichnet. Aber keinen Strich, nichts. Nichts? Obwohl er den Skizzenblock immer dabei hatte. Ja, aber... Er saß da und starrte ins Tal. Wortlos. Nachher im Atelier, da malte er wie ein Besessener. Reform, kein Haar anders. Aus Wut malt er seine besten Bilder. Aus Wut gegen dich? Gegen mich? Wer weiß. Ja, manchmal vielleicht auch das. Eigentlich malt er aus Wut auf die Verhältnisse. Er konnte eine bodenlose Wut haben auf alles. Weiß der Kuckuck woher? Der Menschenschinder in Frack und Uniform. Die fetten Lügenmäuler über den Verdienstkreuzen. Der Spießer am Biertisch. Abschaum der Gesellschaft waren sie für ihn. Ihr gespenstischer Maskenball. Ach, Rolf hasste dieses Pack, wie er es nannte. Er hasste an ihnen das heimliche Mordgelüst. Das Dollarzeichen in ihren toten Augen. Er liebte die Metropole, weil sie dieses Pack tagtäglich verspeiste, wie ein Diner. Und des Nachts rülpsend wieder von sich gab, wie einen ordinären Fraß. Vasili hätte ohne Menschen auskommen können. Ohne die ganze Gesellschaft. Rolf, ohne Gesellschaft? Unmöglich. Unvorstellbar. So, wenn es etwas gab, was ihn faszinierte an den Bergen, dann war es ihre Schroffheit und die kalte Schweigsamkeit, mit der sie sich verschließen gegen den Menschen. Im Grunde liebte Vasili nur karge Landschaften, endlose Flächen, weite Horizonte, Hügel höchstens, die Tundra, die Taiga. Die Toskana allerdings auch. Die Taiga und die Toskana? Ja, vielleicht nur, weil er dieses Haus besessen hat bei Arezzo. Oder was, Assisi? Vasili? Ein Haus in Italien? Ja, es war eine Alterstorheit. Wahrscheinlich hat er geglaubt, er müsse seine Million rasch anlegen. Vielleicht war es auch nur wegen der Gesundheit. Für Lunge wird der Sinn besser gewesen. Ostsee, was weiß ich, die Bretagne. Mag sein. Ich war sowieso dagegen. Wahrscheinlich war es doch nur das Geld. Bestimmt das Geld. Welches Geld überhaupt? Dafür die 7 Ekstasen. Der britische Thronfolger hatte sie gekauft. Sonst sagtest du immer der Belgische. Der Belgische? Ach, natürlich, der Belgische. Jetzt gehört alles seiner Geliebten. Der Thronfolger hat eine Geliebte? Na, der doch nicht. Ich spreche von Vasili. Also die Gräfin. Ihr gehören jetzt die Ekstasen? Aber die falsche Gräfin. Und ihr gehören nicht die Ekstasen. Sie hat das Haus in der Toskana. Er hat es ihr vermacht. Vermacht. Abgeschwatzt hat sie es ihm. Auf dem Totenbett. Oder soll ich besser sagen, im Totenbett? Das Luder. Ein ausgekochtes Luder. Die hat ihn in der Hand. Wenn sie um ihn war, hätte er ganz Italien mit einem Lächeln verschenkt und halb Frankreich dazu. Weiber. Männer sind auch nicht besser. Zum Glück hat der Röff noch keine Konjunktur, als er starb. Wer weiß, ob mir ein einziges Bild geblieben wäre. Wenn ich mir vorstelle, Eva Maria würde heute sein Erbe verwalten. Der Maler und sein Modell. Sie war seine Geliebte. 20 Jahre lang. Die einzige. Röffs Treue. Ich kann mich nicht beschweren. Gehen wir weiter? 20 Jahre, meine Liebe. Das geht niemand etwas an. Aber die Geschichte von Mephisto, die musst du erzählen. Ach, alte Kamillen. Ach, du musst sie bringen. Eva Maria war beim Theater, nicht wahr? Es ist eine so schöne Geschichte. Also, setzen wir uns einen Augenblick. Ja, na, Eva Maria. Wer sie nicht gekannt hat, wird es kaum glauben. Sie war eine Frau, die sich wirklich für nichts anderes interessierte als für Theater. Nur für Theater. Eine Schauspielerin, du kannst froh sein, meine Liebe. Eine Schauspielerin, ja. Aber wie sie so fanatisch am Theater hängen konnte, unbegreiflich. Und als Röff ihr eines Tages ein Geschenk machen wollte. Margot, du kannst es so gut erzählen. Also, einmal, Röff war gerade frisch verliebt in sie. Da hat er sie in sein Atelier geführt. Eva Maria, sagte er und strahlt, wähle dir ein Bild aus, das ich dir zum Geschenk machen darf. Machen darf. Er war gerade mit der Apokalypse fertig. Die stand da auf der Staffelei, noch feucht, sozusagen. Nein, Margot. Ja, ich habe gezittert, als Röff es mir erzählte. Jahre später natürlich, um mich zu ärgern. Und Eva Maria, was hat sie genommen? Glaube nur nicht, er hätte sie ihr nicht gelassen. Ein Wort von Eva Maria und der Apokalypse wäre weg gewesen, auf Nimmerwiedersehen. Er war ja hörig, fanatisch, wie sie selbst auch. Und was hat sie gewählt? Das hat schon. Du wirst es nicht glauben, Hedwig. Niemand glaubt es. Eine Mephisto-Skizze. Eine Skizze? Eine Skizze, statt der Apokalypse. Auf der Rückseite eines Programmhefts. Als persönliche Erinnerung. Dumme Kuh. Schauspielerin. Röff erzählte die Geschichte bei jeder Gelegenheit, besonders gern natürlich in meiner Gegenwart, nur um mich zu ärgern. Sie hat ihre blonden Haare herausfordernd zurückgeworfen und ihre elfenbeinernen Zähne gezeigt. Elfenbein. Ja, jedes Mal mit denselben abgedroschenen Wörtern wie aus einem Groschenroman. Den Mephisto möchte ich haben, Röff. Er ist so arrogant wie du und auch so ein Lausbub. Mephisto, ja. Ein Lausbub. Wie abgeschwanzt. Ach, soll sie sich ihren Lausbub jetzt mit der Reißzwecke übers Bett pappen? Die Apokalypse hängt im Guggenheim. Komm, gehen wir weiter. Die Apokalypse, sagtest du nicht immer, die hängt im Modern Art? Im Guggenheim. Der Schrei der Metropolen hängt im Modern Art. Ich dachte, der ist in Kopenhagen. Die Dänen haben ihn längst verkauft. Um wie viel? 2,5. Nicht übel. Vasilis Dissonanzen stehen jetzt bei 1:2. Das Blatt? Nein, die Serie. Natürlich. Die Serie bei 1:2, das ist zu wenig. Bei den Abstrakt-Geistigen zieht der Preis seit Monaten an. Vielleicht wirst du so viel auf den Markt? Ich auf den Markt? Nur du hast gut reden. Sprich einmal mit Kronenberg. Er weiß immer ganz genau, wann ich wieder etwas von Röff bringen kann. Und natürlich zu welchem Preis. Er ist informiert wie keiner. Informiert bin ich auch. Aber was hilft's? Will ich einmal ein Blatt von Vasili Ra machen? Platsch. Stößt irgendeine seiner Verflossenen die Sachen gleich serienmäßig ab. Oder meinetwegen der Galerist, an den sie alles verschleudert haben. Ach, so kann man kein Erbe pflegen. Sag, was du willst, die Preise für Vasilis sind ungesund. Na, gesund oder nicht? Es reicht zu einem bescheidenen Auskommen. Da oben kommt jemand. Du hast recht. Ich glaube, meine Liebe, der Hüttenwirt selbst. Wahrscheinlich suchen sie schon nach uns. Oder er will dir höchstpersönlich mitteilen, dass der Gamsbraten leider schon aus ist. Ja, mei, kaum zu glauben. Grüß Gott. Guten Tag, Herr Faltenbacher. Grüß Gott. Verstaunen Sie wie? Die Musen zu Gast auf unserer Hütten. Was verschafft uns denn die seltene Ehre? Immer dasselbe. Unsere lieben Männer. Und ich denk allweil, die liegen friedlich hier unten im Tal. Ja, seit sie tot sind, halten sie uns mehr auf Trab als je zuvor. Ich sehe uns noch im Himalaya. Oder auf den Fidschi-Inseln. Ja, mei, die Künstler, Fidschi-Inseln, ja. Das wäre übrigens auch nicht schlecht. Wie meinen Sie das? Naja, ich bin gerade auf dem Weg runter ins Reisebüro. Eine Kreuzfahrt buchen im Schwarzen Meer mit der Tochter. Aha. 1250, eine Woche, Donaudampfer inklusive. Das ist einmal eine Abwechslung mit Neidschow und Tombola. Ein Tagesausflug auf die Krim ist auch dabei. Stellen Sie einer vor, Russland. Die Tundra, die Taiga. Ja, ja. Und die Toskana. Ja, ich habe immer gedacht, das ist Italien. Ja, mei, man muss halt reisen, was sehen von der Welt. Ich denke, Sie haben Ihr Panorama. Die Leute kommen von weit her, um einmal einen Blick zu genießen, wie Sie jeden Tag. Ja, das Panorama, mei, hören Sie doch auf damit. Das Panorama? Unser Panorama? Aber doch nicht das, das andere, wie soll man sagen, das natürliche Panorama, das, wo Ihre Männer zusammen gemalt haben, das ist doch unbestritten die wirkliche touristische Attraktion. Einmalige Sicht, mei, die haben Sie ja oben vor jeder zweiten Hütte. Das Bild ist eine Gottesgabe für den Fremdenverkehr. Haben Sie eigentlich eine junge Frau gesehen auf der Hütte, so lange schwarze Haare? Ja, die wartet nämlich auf uns, höchstens schon ein paar Stunden. Schwarze Haare? Na, freilich ist die hier oben. Ja, das ist ein fisches Mal. Sie schreibt ein Buch über unsere Männer. Ein Buch schreibt sie? Ja, so. Sie hat gemeint, unser Gespräch müsste auf der Panoramahütte stattfinden. Ja, davon war sie nicht abzubringen. Die Atmosphäre. Ja, ja. Mhm. Ja, mei, oft waren es eigentlich nicht hier oben, der Herr Rüff und der Herr Fassili. Genau genommen sogar nur das eine Mal, wo sie das Panorama gemalt haben. Nach dem Krieg. In der schlechten Zeit. Einen großen Chaos haben sie gekriegt dafür. Natürlich Kost und Quartier frei. Der Vater hat eine Schwäche gehabt für die Künstler. Mei, das ist her. Als denn, ich muss weiter in die Stadt. Der Schrei der Metropolen. Ja, macht's es gut miteinander. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Faltenbacher. Kunst gegen Käse. Von der Hütte ans Schwarze Meer. Und ich vergesse vollkommen, ihn zu fragen wegen dem Gamsbraten. Margot, ich werde dich nie verstehen. Gamsbraten. Schlachtplatte. Ich weiß noch immer nicht, was du gesehen hast. Was ich gesehen habe? Wo? Wann? Im Atelier, als du auf die Schlachtplatte brachtest, wegen der Salome. Salome doch nicht, Elektra. Wie kommst du auf Salome? Hat denn Röff nicht die Salome gemalt? Ich erinnere mich doch. Ja, natürlich hat er, viel später, Jahre später. Salomes Memoiren, grelle soziale Anklage. Er hat das Bild dem Strauß gewidmet. Dem Franz Josef? Hedwig, bitte. Richard, dem Komponisten. Sie waren doch befreundet. Jedenfalls nach dem Krieg. Manchmal haben sie zusammen vierhändig gespielt. Hast du eigentlich gewusst, dass Röff Klavier spielt? Röff? Ausgezeichnet. Immerhin hat er Stunden bei Honigheim gehabt. Vom Inferno. Da hat er sich einen Flügel gekauft. Aber dass er spielen konnte, den meisten Freunden verschwieg er es. Öffentlich sowieso. In der Biografie von Kelling kannst du schwarz auf weiß lesen, dass er unmusikalisch war. Na und, was hast du vor? Na, ich weiß noch nicht. Es kommt doch ein bisschen auf das Fräulein Tonja an. Warum hat er ein Geheimnis daraus gemacht? Wieso hat er nicht gewollt, dass... Hedwig, ist das so schwer? Röff im Konzertsaal, der Revoluzer im Frack und mit Hemdbrust, kannst du das vielleicht vorstellen? Wer redet vom Konzertsaal? Ich meine zu Hause, privat. Warum soll jemand wie Röff da nicht Klavier spielen? Das verstehe ich nicht, meine Liebe. Tja, meinst du, ich hätte es verstanden? Ich habe vieles nicht verstanden. Wenn ich nur an den Professorentitel denke von der Akademie, wieso hat er ihn abgelehnt? Wieso hat er immer so einen Zirkus draus gemacht, dass er ausgetreten war aus der Kirche? Penetrant. Musik war ihm zu bürgerlich. Jedenfalls vom Ruf her. Hausmusik, Streichquartett, was weiß ich, Bach, Beethoven, Wagner. Röff und Wagner, das ist schon irgendwie ein Gegensatz. Das will ich meinen. Du kannst auch sagen, eine Lüge. Wie Vassili und sein Morphium. Vassili Morphium? Ich meine sein Kraut, seine 80 Machorka. Mit dem Tabak, das kann man noch verstehen, bei einem künstlerischen Menschen. Bei einem Naturmenschen, bei einem russischen Bauern. Einem, der von der Physik der Farben spricht, von der Geometrie des Geistigen. Was ich nicht. Wagner und Röff, das waren Welten. Eine Musik ist unschuldig. Und warum sollte er nicht auch Wagner spielen? Na, wieso nicht? Natürlich, jederzeit. Ich habe nichts dagegen. Warum sollte ich? Nur, er hätte sich dann nicht länger vormachen dürfen. Was Wunder! Für ein Bürgerschreck er wäre. Was für ein unerbittlicher Kritiker von jedem Kitsch. Was für ein Todfeind von jeder Sentimentalität. Was hat er denn gelten lassen an seinen Mitmenschen? Hatschi! Wo hat er denn ein gutes Haar gelassen an diesem Pack? Nenn mir einen unter den Großen seiner Zeit, der bestehen konnte vor seinem unbestechlichen Malerauge. Niemand! Zeig mir irgendetwas, das er gelten ließ an dieser Gesellschaft, sobald er vor der Leinwand stand. Nichts. Die Armee? Sadisten. Kirche? Vollgefressene Heuchler. Fabrikanten? Tierische Sklaventreiber. Die Verbrechervisagen der Reaktion und die biedere Brutalität im Wohnzimmer des deutschen Spießers. Der ganze Stumpfsinn der Sozialdemokratie. Alles grimmig zusammengetragen auf seinem Skizzenblock, wie von einem tadellosen Staatsanwalt. Alles schonungslos aufgespießt von seiner spitzen Radiernadel. Und dann sitzt derselbe Kritiker abends in Pantoffeln am Piano und schwelgt in Romantik. Schubert, Brahms, ein Gläschen vom Feinsten dazu, versteht sich. Und dann natürlich Wagner. Jawohl, der Lieblingskomponist der Nazis. Ho-ho-ho-ho. Oh nein, ich tue ihm Unrecht. Das hat er nicht gespielt, das hat er nur gehört. Auf Schallplatte, im Fauteuil. Und nicht sehr oft, nur jeden zweiten Abend. Bitte dich, Hedwig, nennst du das einen Widerspruch? Ist das überhaupt noch verlogen? Eine Schizophrenie ist es gewesen. Eine einzige Lebenslüge. Meinen Vassili hättest du erleben sollen. Dein Röff käme dir vor wie ein Chorknabe. Ein ekelbarer, ein Monster. Eitel, unbeherrscht, unwahrhaftig, charakterlos. Wegen Machorka? Sein Machorka, du lieber Gott. Was für eine Sucht im Vergleich. Vergiss den Machorka. Seine Weibergeschichten, die meine ich. Vassili und Weiber? Schauern, erzählt hast du immer nur von der Gräfin. Der falschen Gräfin. Er hat sich mit einem Heiligenschein umgeben. Und ich habe dazu geschwiegen. Das Fräulein Tonia hat mich schon gefragt, ob er ein heimlicher Asket gewesen ist. Ich höre dich auch noch sagen, Vassili, der floh vor den Frauen. Ja, von einer zur nächsten, so war's. Vassili, ich bin überrascht. Meinst du, ich war es nicht? Jahrelang hat er mich hintergangen, belogen und betrogen. Eine einzige Lusthöhle ist sein Atelier gewesen, eine Lasterhöhle. Komm weiter. Wenn ich mich aufrege, kann ich nicht auch noch aufsteigen. Jetzt kommt's auf ein paar Minuten auch nicht mehr an. Wieso aufregen? Alte Geschichten. Ich will mich aber aufregen, meine Liebe. Ich habe ihm alles geglaubt, jahrelang. Ach, Hedwig, die Arbeit, hat er immer gestöhnt. Ich muss zurück in meine Sixtinische Kapelle. Sixtinische Kapelle hat er's genannt, sein Bordell. Sixtini, also wirklich Gotteslästerung. Nein, Michelangelo. Da rennst du Casanova. Italien, von wegen. Er war und blieb ein russischer Bauer. Grob und versoffen und rührselig. Dabei hatte ich es ja noch gut, sehr gut sogar. Weißt du, dass er alle seine Geliebten verprügelt hat? Nicht nur einmal, unzählige Male, immer wenn er getrunken hatte. Eines Tages sogar die Gräfin. Die falsche Gräfin. Es war überhaupt der Grund, dass sie mir alles offenbarte und mir haarklein berichtete, was sich dort abspielte in seiner Sixtinischen Kapelle. Ein Eifersuchtsdrama. Sie wissen also nicht, was er da alles so treibt? Ich wusste es nicht. Das musst du dir vorstellen. Die Geliebte meines Mannes schenkt mir reinen Wein ein über alle seine anderen Geliebten. Das ist stark. Ach, an die falsche Gräfin, da hatte ich mich ja gewöhnt. Ich war tolerant, weiß Gott. Es gibt Grenzen. Vassili hat sie überschritten. Er war ein Hochstapler, Hedwig. Zumindest als Mensch. Ein Lügner. Auch in seiner Kunst. Wie hätte ich seinen Bildern noch glauben können? Die 7 Ekstasen, wundervoll. Irritation des Humanums im Atomzeitalter, hat ein Kritiker geschrieben. Aha. Und die metaphysische Komposition Bleu, das Schlüsselwerk für die Wendung der gegenständlichen Kunst ins Geistige. Ein Kunstlexikon schreibt es vom anderen ab. Orgie im Blau müsste es heißen. Das wäre wahrscheinlich ehrlicher. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Und diese gegenständlichen Sachen, die er von dir gemalt hat? Papier ist geduldig. Und ich war es auch. Leider. Leider. Hedi am Nachmittag. Erinnerst du dich an die Gouache? Am Nachmittag, wenn ich seine Sachen gewaschen habe und gepflegt? Ach, ich war ja verrückt. Hedi am Nachmittag, Blem Blem, das wäre der richtige Titel gewesen. Blem Blem. Ich habe es nach Kanada verkauft. Wie viel? 80.000. 80.000, Dollar natürlich und brutto für netto. Dann geht's. Ich hätte es auch für weniger abgegeben. Ich konnte es nicht mehr sehen. Wenn man dich hört. Es ging mir richtig gut mit meiner Eva Maria. Deine Eva Maria. Am Ende bringst du noch Sympathie auf für sie. Vielleicht noch Mitleid. Sie war arm dran. Ganz anders als du, meine Liebe. Sie hat sehr gelitten unter Röfs Tyrannei. Im Bett war sie sehr glücklich mit ihm, hast du gesagt. Im Bett. Als ob es für eine Frau kein anderes Möbelstück gibt als das Bett. Weißt du, dass sie den Beruf hingeschmissen hat für ihn? Ihr fanatisch geliebtes Theater, nur um ganz da zu sein für das Genie. Um ihn aufzumuntern, seine Launen auszuhalten. Sie hat mir wirklich einiges erspart mit ihrer Affenliebe. Jedenfalls später, nachdem sie alles aufgegeben hatte und der erste Lack war ab. Dabei spielte sie zuvor an den ersten Häusern. Anfangs in Prag, Brünn, später in Wien, Hamburg, München, Berlin. Auf einmal alles vorbei. Zu Ende. Dem Genius geopfert. Passé. Nach seinem Tod versuchte sie noch einmal Fuß zu fassen. Ein paar kleine Rollen im Fernsehen, das war alles, was dabei heraussprang. Zu spät. Heute lebt sie von Übersetzungen, kleinen Aufträgen. Nicht besonders gut, wie du dir vorstellen kannst. Und hätte doch die Apokalypse geschenkt haben können. Du bist informiert. Seit Röfs Einäscherung stehen wir in Kontakt. Fast ein bisschen freundschaftlich. Ein Bund gegen Röf im Nachhinein? Nenn es, wie du willst. Irgendwie hat er uns doch zusammengeschweißt, seine beiden einzigen Frauen. Sein Atelier war keine Lasterhöhle. Einmal hast du ihn aber doch erwischt mit einer anderen. Na, meine Liebe. Eine andere? Wie kommst du drauf? Wen hast du gesehen damals, als du plötzlich in sein Atelier kamst? Wann damals? Wen soll ich gesehen haben? Na, als du ihm die Schlachtplatte brachtest für die nackte Salome. Für die Elektra, halbnackt. Du klopfst. Er hat geöffnet. Du bist hineingestürzt, die Schlachtplatte in den Armen. Und plötzlich siehst du, was hast du gesehen? Du wirst es nicht glauben, Hedwig. Ich habe es selbst nicht glauben können. Da stand Röfs Staffelei mit der Elektra aus dem Vorzimmer. Das riesige Format, praktisch fertig. Grell, fleischlich, aggressiv. Na ja, eine Sekretärin an der Schreibmaschine. Aber doch halb Arbeitssklavin, halb schamlose Verführerin. Das Büro als Umschlagplatz der geschlechtlichen Offerte. Die Allegorie unseres Zeitalters in Röfs Realismus. Seine Allegorie, gut. Und das Modell? Neben dem Gemälde, auf einer anderen Staffelei, stand ein zweites Bild. Etwas kleiner als das von Röf gemalte. Aber ihm zum Verwechseln ähnlich. Eine Fotografie. Eine Fotografie. Du meinst... Röf malte nach Fotografien. Nicht nur die Elektra, die Untergrundbahn, den grünen Boulevard, das Mädchen im Zeittakt, die modernen Götter, 1 und 2, alles, seine berühmten Alterswerke, alles Fotografien in Öl und Acryl, abgemalt, transformiert. Und niemand wusste, ich meine... Kein Mensch, bis heute. Dein Röf, ein Fotografienmaler? Du kannst dir vorstellen, wie mir zumute war. Naja, andererseits war ich schon dabei. Kein Künstler von heute findet etwas daran. Ich habe Ausstellungen gesehen, wo du das Original vom Foto nicht unterscheiden konntest. Und die Leute sind ganz versessen darauf. Heutzutage, Hedwig. Des Kaisers neue Kleider. Dein Modell, eine Skizze, eine Fotografie. Was macht das für einen Unterschied? Was Röf damals tat, war Betrug. Hätte er es sonst verheimlicht? Hätte er sich sonst derartig eingeschlossen in sein Atelier? Auf den Knien hat er mich beschworen, ihn nicht zu verraten. Und was sollte ich tun? Ich habe es ihm versprochen. Ja, warum hat er es getan, meine Liebe? Warum? Ja, wenn ich das wüsste, Hedwig. Ich habe es nicht verstanden. Einer, der die Apokalypse gemalt hat. Das Inferno von Paris. Den Schrei der Metropolen. Ja. Vielleicht war seine schöpferische Kraft versiegt. Vielleicht sucht er nach einer neuen Technik, einem neuen Realismus. Wer weiß. Er hat es mir nicht erklären können. Oder wollen. Das Geheimnis nahm er mit ins Grab. Wie die alten Meister das Geheimnis ihrer Farben. Ich wäre verrückt, Margot. Ein Maler. Hier oben. Das gibt es nur in den Bergen. Entweder sie schießen Gemsen oder sitzen Maler herum. Lass uns weitergehen, rasch. Grüß Gott, meine Damen. Grüß Gott. Zu spät. Guten Tag. Einen wunderbaren Flecken haben Sie sich da ausgesucht zu malen. Wo alles so malerisch herumliegt. Guten Tag. Ich sag immer, der richtige Platz ist das halbe Bild. Vielleicht ein bisschen nah am Weg, oder? Wie meinen Sie jetzt dies? Naja, Wanderer wie wir, werden Sie nicht dauernd gestört? Ja, ganz im Gegenteil. Könnten ruhig ein paar mehr sehen. Von was muss der Mensch auch leben? Ah, Sie verkaufen. Ja, was glauben denn Sie? Ich brauch mir die Bilder nicht hinhängen. Ich sitze die ganze Zeit da herum. Kunst frisch von der Staffelei. Das gibt's nicht alle Tage. Ja, um das geht's. Und die Leute können das, wo ich mal, direkt mit der Natur vergleichen. Im Kaufhaus geht das nimmer. Er hat recht, meine Liebe. Wenn ich das Bild so betrachte... Nein, das ist doch nicht der Gipfel. Das ist der Kugel da weiter drüben, der da. Und da schauen Sie her. Da haben Sie die Schlucht noch einmal mit Gewitterwolken. Das habe ich gerade vorhin gemalt. Na, wie gefällt Ihnen das? Vorhin? Aber wir haben doch herrlichen Sonnenschein. Schon den ganzen Vormittag. Ja, mei, was wollen Sie denn machen? Der eine mag das, der andere mag was anderes. Der Kugel mit Gewitter, das geht fein sehr gut. Naja, halt der Ausdruck von Naturgewalt. Vielleicht gefällt Ihnen sowas da besser. Mit Kapelle obendrauf. Ja, wenn Sie mehr für die religiösen Motive halten, mit Kreuze können Sie es fein haben. Auch sehr stimmungsvoll. Kugel mit Kreuzen und Wölkchen. Mhm. Dein Raffaein Prophet. Die geistige Aufhebung der Landschaft. Vasili war ein Heiliger. Ja, seien Sie jetzt interessiert? Wissen Sie, meine Freundin liebt mehr Stillleben und so etwas. Zum Beispiel mit einem Gamsbraten darauf oder einer Schlachtplatte, wenn Sie etwas in diesem... Nein, sowas mag ich nicht. Oder haben Sie irgendeine besonders hübsche Aussicht? So Gipfelblick, Bellevue, verstehen Sie? Die ist ganz verrückt danach. Ja, so jetzt, was sagen Sie das nicht gleich? Da schauen Sie her, das da. Das ist der absolute Hit. Das Panorama. Unser Panorama. Wie sie es herum haben auf der Hütte. Aber freilich frischer in der Farbe und schon etwas mehr nach der Natur. Dass unsere Männer das nicht mehr erleben dürfen. Ein jedes ein Original, handsigniert. Ein Original vom Original. Des wahren Malers Auge. Geht nach innen. Nein, das Künstlerauge ist ein junger Hund. Und findet überall sein Fressen. Ja, aber meine Damen, was haben's denn? Was ist die Taiga des russischen Bauern gegen den täglichen originalen Panoramablick? Was sind Bars und Bordelle gegen eine sixtinische Kapelle auf dem Gewitterkogel? Na, hören Sie auf! Aufhören, sage ich! Sowas von Depper, die alte Weiber. Von Kunst keine Ahnung. Kaufen tun sie auch nichts. Schauen Sie, dass wir reinkommen, bevor wir das Geschäft ganz verderben. Grütze, fix noch einmal. Hat man schon sowas Verrücktes gesehen? Das unschuldige Panorama. Die armen Berge. Was können Sie dafür? Für Natur habe ich als Maler nur Verachtung übrig. Ich höre Röff grollen. Das Gebirge verstellt mir den Himmel und das Licht. Vasili. Hast du ihn eigentlich gehasst? Röff? Nein. Verachtet vielleicht. Jedenfalls manchmal. Und Mitleid hatte ich mit ihm. Sehr oft sogar. Ich habe Vasili geliebt. Geliebt und gehasst. Er konnte primitiv sein, wie kaum ein anderer. Aber er hat gelitten. Ich glaube, er war ein Leben lang auf der Flucht. Die Malerei, das war eine Flucht. Und eine Sehnsucht. Röff malte wie unter Zwang, dass etwas bleibt von ihm. Er hat die Gesellschaft attackiert, um sich selber zu spüren. Ich glaube, er hat oft sehr gezweifelt an seinen Sachen. Über Vassilis Werk muss die Kunstgeschichte richten. Vielleicht bleibt der Schrei der Metropolen. Vielleicht nicht einmal der. Von Vassili die sieben Ekstasen? Mag sein. Oder die metaphysischen Landschaften? Na ja, ehrlich gesagt, es ist mir gleich. Da, die Hütte. Wie still sie liegt. Gleich haben wir es geschafft. Rolf brauchte beides. Das Tosen der Großstadt und die Stille des Ateliers. Vassili brauchte nichts als die Stille der Natur. Die Einsamkeit der großen Wälder. Rolf brauchte keine Natur. Er hatte die Stadt und ihre Menschen. Vassili hat die Städte nicht umsonst gemieden. Im Grunde ist er immer ein bäuerlicher Mensch geblieben, ein malender Bauer. Der Mensch und das Soziale, das Thema unseres Jahrhunderts. Der Wind, der die Kornmeere peitscht, die Sphärenmusik des safrangelben Rapsfelder. Und natürlich Berlin, sein Berlin. Das Panorama, Hörspiel von Jürgen Hofmann. Mit Jana Tilden, Susi Nicoletti, Herwig Seeböck. Regieassistenz Vera Hinz, Schnitt Jutta Seeka, Ton Gerhard Wieser, Regie Robert Mateka. Eine Produktion des RIAS Berlin mit dem österreichischen Rundfunk.